Stündlich und minütlich neue Meldungen aus der DDR. Soeben erreicht uns ein Anruf unseres Korrespondenten Hartwig Heber aus Ost-Berlin. Herr Hartwig Heber, was gibt es Neues? Nun, es hat in den Abendstunden noch Meldungen gegeben, dass inzwischen die Bevölkerung oder vielmehr die Erregung der Bevölkerung doch so hochgeschlägt, dass sich örtlich jedenfalls Aktionen gegen Institutionen der Staatssicherheit deutlich werden. In Erfurt soll es zu einer Besetzung des Staatssicherheitsgebäudes gekommen sein und auch am Stadtrand von Ost-Berlin, so sind zunächst unbestätigte Meldungen jedenfalls, soll es zu Aktionen gekommen sein. Es ist da die Rede von einer Demonstration auf dem Gelände des Staatssicherheitsgebäudes. Die ganzen Vorgänge sind wohl jedenfalls so ernst zu nehmen, dass man darauf hinweisen muss, dass eine Reihe prominenter Persönlichkeiten der DDR in einem Appell noch am Abend sehr nachdrücklich die Forderung erhoben hat, dass die Bürgerkomitees und Bürgergruppen an der politischen Machtausübung in der DDR beteiligt werden sollen. Es ist da die Rede davon, dass unmittelbar die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit von solchen Bürgerkomitees geschaffen werden müssten. Die Regierungsgeschäfte könnten nicht länger ohne die Bürgerbewegungen vonstatten gehen. Es heißt weiter in dem Aufruf, die Komitees sollten in einer Sicherheitsgemeinschaft mit den staatlichen Organen zunächst Kontrollaufgaben wahrnehmen, Beweismaterial sichern und bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mitarbeiten. Interessant ist dieser Appell vor allen Dingen und deswegen auch ernst zu nehmen, weil er von nicht nur prominenten Schriftstellern unterzeichnet worden ist, auch Kirchenführern, sondern daneben auch von Mitgliedern des neu gebildeten Aktionsausschusses der SED. So etwa von dem Ostberliner Rechtsanwalt Gregor Gysi, dem Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer und der Pressesprecherin des Arbeitsausschusses, nämlich Brigitte Zimmermann. Daneben haben auch unterzeichnet Altbischof Albrecht Schönherr sowie Präses Manfred Becker von der Evangelischen Kirche und ferner eine Reihe von Schriftstellern, darunter Stefan Hermlin. Das ist offenbar eine Entwicklung, die man mit großer Sorge betrachtet. Das heißt, es gäbe im ganzen Land Bekundungen des Zorns und der Empörung über Machtmissbrauch, Korruption, Verbrechen und Versuche zur Verdunklung krimineller Vorgänge. Offenbar haben diese Besetzungen und Aktionen gegen Zentralen der Staatssicherheit auch den Sinn, mögliche Belastungsdokumente und Beweismaterial zu sichern, in dem Verdacht, dass diese Unterlagen beiseite geschafft werden. Sie wissen, dass im Laufe des Nachmittags Gerüchte aufgekommen sind, die auch zwar zunächst dementiert wurden, aber doch nicht ganz unbestätigt scheinen, dass man versucht hat, Dokumente außer Landes zu schaffen, etwa mit einem Flugzeug nach Rumänien. Herr Heber, ein Wort zur Opposition. Nach dem gestrigen Rücktritt von Politbüro und ZK herrscht so etwas wie ein Machtvakuum. Was sagt denn die Opposition jetzt zum Termin anstehender Wahlen? Will man das jetzt vorziehen? Wie sieht das aus? Das ist noch nicht konkret zu sagen. Machtvakuum ist sicherlich genau der Begriff, der auf diese Situation passt, weil die SED sich ja im Wesentlichen verabschiedet hat von der Macht als ein Zentrum zur Ausübung von politischer Macht und die Regierung zunächst einmal damit beschäftigt ist, die nötigen Notmaßnahmen zu entwerfen und dann womöglich in die Wege zu leiten. Was etwa diese Frage des Wahltermins angeht, da sind ja die Oppositionsgruppen selber untereinander zerstritten, weil für sie natürlich auch die Frage steht, inwieweit man bis zum zwar möglichst nahen Wahltermin, aber doch möglichst ausreichend weit entfernten Wahltermin, Strukturen für sich selber herstellen kann, die einen möglichen Wahlerfolg überhaupt sichern. Also beispielsweise die Verbreitung der eigenen Standpunkte, eine eigene Zeitung und ähnliches mehr, simple organisatorische Strukturen, Telefon, Büro und ähnliches mehr im ganzen Land. Insofern lässt sich da noch nichts Endgültiges sagen. Danke Hartwig Heber nach Ost-Berlin für diesen aktuellen Bericht. Zweifellos richtungsweisend war das, was Bundeskanzler Helmut Kohl mit seinem 10-Punkte-Stufenplan in der vergangenen Woche vorstellte und womit er seine Idee von künftiger Zusammenarbeit mit der DDR formuliert hatte. Zustimmung bekanntlich zunächst auch von der Opposition, dann aber Kritik, weil Details wie die Anerkennung der polnischen Westgrenze den Sozialdemokraten in diesem Plan fehlte. Und die NATO-Partner der USA haben es zu schätzen gewusst, dass Präsident George Bush nach seinen Gesprächen mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow unverzüglich zu ihrer Unterrichtung nach Brüssel geeilt war. Besser konnte der hier und da geäußerten Befürchtung nicht begegnet werden. Die beiden Supermächte schickten sich an, ureigenste Angelegenheiten der Europäer über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. Vor diesem Hintergrund hatte die auf Malta abgegebene Versicherung Bushs und Gorbatschows, nicht in die Reformprozesse einzugreifen bzw. einseitigen Nutzen daraus zu ziehen, besonderes Gewicht. Nur begrüßen konnten die Regierungschefs auch die seit Malta erheblich verbesserten Aussichten auf weitere Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen schon im nächsten Jahr. Gleiches gilt schließlich auch für die von Bush in Aussicht gestellte verbesserte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Denn gerade in den europäischen NATO-Staaten wird der Perestroika-Prozess nachdrücklich unterstützt. vom 10-Punkte-Plan von Bundeskanzler Helmut Kohl für die Entwicklung des Verhältnisses der beiden deutschen Staaten zueinander hat nur einer ausdrücklich gesprochen, Helmut Kohl selber. Sein Credo, man wolle stabilisieren und nichts tun, was das Gegenteil bewirken könnte. Und die Probleme der Deutschen seien die Probleme aller in Europa und in der Welt. Er verwahrte sich gegen den Vorwurf, er wolle mit seinem Plan den deutschen Einigungsprozess beschleunigen. Von einem Zeitplan sei nie innerhalb der deutschen Grenzen, sondern nur außerhalb die Rede gewesen. Helmut Kohl vor der Presse. Für mich ist ganz klar, und dabei bleibt es, dass alles das, was wir tun in Deutschland, eingebettet sein muss in die Entwicklung Gesamteuropas. Die Teilung Deutschlands kann nur überwunden werden, wenn man die Teilung Europas überwindet, und das gilt natürlich auch umgekehrt. Und damit sind automatisch Sicherheitsinteressen berührt. Auch das muss sehr bedacht werden, hat sehr viele Auswirkungen, möglicherweise auch auf den Abrüstungsprozess. Mit einem Wort, das, was Franz Josef Strauß einmal sehr richtig schon Ende der 50er Jahre gesagt hat, als Formulierung in einem Buch, gilt heute mehr denn je. Die Lösung der deutschen Frage ist nur möglich unter einem europäischen Dach. Helmut Kohl wies bewusst auf das bevorstehende Gipfeltreffen der EG in Straßburg hin, wo dem europäischen Integrationsprozess ein starker Impuls gegeben werden soll. Die Selbstbestimmung aber bleibt für Kohl ein entscheidendes Element bei allem, was in Zukunft geschehen werde. Darin wurde dem deutschen Bundeskanzler auch nicht widersprochen. Mehrere Sitzungsteilnehmer bekannten sich gleichfalls zu diesem demokratischen Prinzip. Doch Frankreichs Staatspräsident Mitterrand wiederholte auch, was er schon mehrfach vorher gesagt hatte, dass die Selbstbestimmung allein nicht ausreiche. Auch müsse darauf geachtet werden, dass das bestehende Gleichgewicht nicht zusammenbreche. Andere verwiesen auf die KSZE-Schlussakte von Helsinki und sagten damit nichts anderes als das, was George Bush schon auf Malta bekundet hatte, dass Helsinki für permanente Grenzen stehe. Wie in Brüssel George Bush, informierte in Moskau Michail Gorbatschow seine Verbündeten über die Gespräche vor Malta. Und wie in Brüssel spielte auch in Moskau die Frage nach der Zukunft Deutschlands und Europas eine Rolle. Aber nicht nur dies. Einzelheiten von Hermann Krause. Die Sitzung der Warschauer Paktstaaten in Moskau, zu der Michail Gorbatschow eingeladen hatte, um seine Verbündeten über den Verlauf der Gespräche mit US-Präsident Bush vor Malta zu unterrichten, endete mit einer Sensation. Die Mitgliedstaaten des Paktes, Ungarn, Polen, DDR und Sowjetunion, verurteilten den Einmarsch 1968 in die CSSR zur Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings. In der Nachrichtensendung des sowjetischen Fernsehens Vremya hieß es, der Einmarsch von Truppen dieser Länder war eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der souveränen Tschechoslowakei. Diese unrechtmäßige Handlung, die den Prozess der demokratischen Erneuerung in der CSSR unterbrach, hatte dauernde negative Folgen. Die Geschichte aber hat gezeigt, wie wichtig es ist, selbst in der kompliziertesten internationalen Situation politische Mittel zur Regelung der Probleme zu nutzen. In den Beziehungen zwischen den Staaten gilt es, die Prinzipien der Souveränität einzuhalten. Diese Deklaration, die außer Rumänien, das sich am Einmarsch in die CSSR 1968 nicht beteiligte, alle anderen Mitgliedstaaten unterzeichneten, fügte die sowjetische Regierung dann noch eine weitere Regierungserklärung hinzu, wohl auch um den Eindruck zu vermeiden, dass die Verurteilung der Invasion nur auf Druck der Verbündeten zustande gekommen war. In dieser Regierungserklärung heißt es, die sowjetische Führung hatte 1968 im inneren Streit in die CSSR die Position einer Seite eingenommen. In jener Zeit betrachtete man die scharfe Konfrontation zwischen Ost und West als eine Rechtfertigung für ein solches Herangehen. Wir stimmen der Meinung der Partei der CSSR zu, dass der Einmarsch im Jahre 1968 unberechtigt und der entsprechende Beschluss ein Fehler war. Über die Art und Weise, wie die Erklärungen zustande kamen, wurde nichts mitgeteilt. Intensive Gespräche hatte es bei dem Treffen auch zwischen Gorbatschow und dem DDR-Ministerpräsidenten Modrow gegeben. Gorbatschow bezeichnete die DDR als verlässlichen Freund, auf den die Sowjetunion zählen könnte. Der Ostberliner Ministerpräsident habe Gorbatschow über die Vorbereitungen zu dem Sonderparteitag unterrichtet, heißt es bei TASS, um der Führung der SED die Wiederherstellung des Ansehens der Partei zu ermöglichen. Eine Diskussion fand auch zwischen Gorbatschow und dem letzten Hardliner im Pakte, dem rumänischen Partei- und Staatschef Ceaușescu, statt. TASS spricht von einem inhaltsreichen Meinungsaustausch zu Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die Zusammenkunft sei in einer kameradschaftlichen Atmosphäre und im Geiste eines offenen Meinungsaustausches durchgeführt worden, heißt es. Eine deutliche Absage an jegliche Form der Grenzveränderungen in Europa hatte Gorbatschow zu Beginn der Sitzung noch einmal formuliert, als er die Ergebnisse des Malta-Gipfels vortrug. Es komme darauf an, die Interessen aller Beteiligten durch die Stabilität in Europa zu wahren. Demonstrationen in den zahlreichen Städten der DDR gestern Abend war es zu hören und zu lesen. Deutschlands Einheit unser Ziel, Deutschland einig Vaterland. Aber es gab auch die entgegengesetzte Losung Heim ins Reich, nein, danke. Rolf Hendrich ist am Telefon in Eisenhüttenstadt, Mitbegründer des neuen Forums, Rechtsanwalt. Herr Hendrich, wie wertet denn die Opposition in der DDR die Eigendynamik, die offenbar in solche Forderungen inzwischen gekommen ist? Also vielleicht darf ich Ihnen zunächst sagen, dass ich gestern an der Demonstration in Leipzig teilgenommen habe. Und ich kann das bestätigen, es stimmt, was Sie sagen. Die Stimmen werden lauter, die sich für Kohls 10-Punkte-Plan aussprechen. Mein Kommentar dazu ist, ich habe den Eindruck, dass das auch eine Reaktion der Bevölkerung auf die Konzeptionslosigkeit und das Durcheinander in unserer eigenen Führung ist. Das heißt, Kohl hat ein Programm, die eigene Führung im Lande hat kein Programm. Und man traut es, wenn Sie so wollen, dann auch der BRD zu, Probleme zu lösen, die bei uns im Moment noch nicht einmal angegangen werden. Ich meine hier speziell die ökonomischen Probleme. Also ich denke, dass das eine große Rolle spielt, aber richtig ist, und das kann ich Ihnen bestätigen, dass da also die Fronten, die Gegenpositionen sich allmählich schärfer voneinander abheben. Das ist so. Wie kann das denn in Ihren Reihen beim Neuen Forum, bei anderen Oppositionsgruppen jetzt eine Diskussion darüber geben? Ist die nicht notwendig? Na, die ist schon notwendig. Man kann ja nun nicht so tun, als gäbe es diese Stimmen nicht. Und der Trend geht, wenn ich das gestern also einigermaßen richtig beobachtet habe, dann durchaus in Richtung einer Einheitsstaatlichkeit hin im Moment, selbst wenn mir die Gegner, wenn Sie so wollen, da im Moment noch in der Überzahl sind. Wir müssen das diskutieren. Wir müssen auch im neuen Forum diese beiden Strömungen hochkommen lassen. Und dann werden wir sehen, ob es dann nicht tatsächlich vielleicht an einer solchen Frage auch, wenn Sie so wollen, zu einer Spaltung kommt eventuell. Das kann natürlich sein, denn unser Problem ist ja ohnehin, und das wird an diesem Beispiel ja nur deutlich, dass wir bisher keine Zeit gehabt haben, die unterschiedlichen politischen Strömungen, die sich im Forum versammelt haben, hochkommen zu lassen. Hochkommen zu lassen, damit meine ich, dass jeder einmal klar seine Position sagt, und Politik stellt sich dann auch über Personen dar, dass man das dann also auch darstellt. Das ist ja bisher nicht geschehen. Ist denn das, was sich da an Diskussionen im Moment abspielt, wirklich nur ein Reflex auf die 10 Punkte von Helmut Kohl, oder ist das nicht eine Diskussion, die sich sowieso irgendwann ergeben hätte? Ja. Der 10-Punkte-Plan stößt hier, wenn Sie so wollen, der stößt hier auf etwas, was sich sowieso vorbereitet hat. Also ich möchte jetzt nicht so verstanden werden, als wenn der 10-Punkte-Plan Helmut Kohls diese Diskussion erst ausgelöst hat. Die wäre jetzt sowieso gekommen, aber er beschleunigt diese Diskussion ganz sicher. In anderen Städten ist gestern bei den Demonstrationen gefordert worden, die Einberufung einer gesamtdeutschen Nationalversammlung. Da gibt es also doch irgendwo auch schon konkrete Vorstellungen, wie das weitergehen kann. Ja, das habe ich also in Leipzig jetzt nicht feststellen können, dass ein solcher Ruf laut geworden ist. Aber das bedeutet nicht, dass diese Position da nun erheblich das Übergewicht gewonnen hat. Also wenn Sie so wollen, da werden ja alle möglichen Plakate und Losungen mitgetragen. Das würde ich jetzt auch im Einzelfall nicht überbewerten, ja. Aber richtig ist doch offenbar, dass die Oppositionsgruppierung in der DDR, nicht nur das neue Forum, im Moment ein wenig überrascht werden vom Zusammenbruch der Herrschaftsstrukturen, vom Zusammenbruch der SED. Ja, das können Sie durchaus so sagen. Was wir brauchen, wenn Sie mich fragen, das wäre meine Antwort auf Ihre Frage, das ist jetzt eine Regierung, die sich klar zur, wenn Sie so wollen, Übergangsregierung oder Notstandsregierung erklärt. Die also auch zunächst erst einmal nur die unaufschiebbaren Maßnahmen vollzieht und vor allem sehr zügig den Entwurf eines Wahlgesetzes in Auftrag gibt. Denn niemand hat ja im Moment Legitimation. Die derzeitige Regierung ist nicht durch eine Volkskammer gewählt worden, die selber in einer freien und demokratischen Wahl zustande gekommen ist. Ja, da muss man ja jetzt irgendwo erst einmal wieder die Legitimationsfrage stellen, und das geht meines Erachtens nur über den Entwurf eines Wahlgesetzes, der dann in einem Volksentscheid angenommen werden muss, nach einer Diskussion. Und das müsste jetzt doch schneller geschehen, als man bisher immer erst angenommen hat. Also ich denke nicht, dass wir da noch Zeit bis Ende nächsten Jahres haben. Das geht sicherlich nicht. Ein Streitpunkt, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, ist sicherlich der Wahltermin unter den verschiedenen Oppositionsgruppen. Ja. 6. Mai oder sowas war zuletzt im Gespräch. Könnten Sie sich das vorstellen? Also ich habe da meine Meinung auch geändert. Ich denke schon, dass das jetzt vor Ende des Sommers sein müsste. Allerdings, wie gesagt, man muss ja auch erst einmal noch den Entwurf des Wahlgesetzes diskutieren und dann muss man halt auch die Wahl in gewisser Weise vorbereiten. Aber ich kann mir das schon so vorstellen. Jedenfalls, meine Meinung ist heute eine andere als vor wenigen Wochen. Ich denke, wir können da nicht mehr lange warten. Kehren wir noch einmal zurück zum Stichwort Legitimation. Es gab ja jetzt die Vorschläge, Bürgerkomitees auf allen Ebenen einzurichten, um denen, die die Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte führen, eben ein bisschen mehr Legitimation zu geben. Was halten Sie von einem solchen Vorschlag? Also davon halte ich sehr wenig. Auch der runde Tisch, auch irgendwelche Komitees geben nicht mehr Legitimation, weil Legitimation wird durch das demokratische Wahlverfahren, wenn Sie so wollen, hergestellt. Und das kann auch, da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir den derzeitig nun wirklich für jedermann erkennbaren Legitimationsschwund unserer Führung nicht kaschieren, indem wir an irgendwelchen Veranstaltungen in einer Weise teilnehmen, die dieses Defizit, wie gesagt, kaschieren. Allerdings, was sinnvoll ist, das wurde gestern auch in Leipzig gefordert, es ist sinnvoll, bestimmte Büros abzusichern, bestimmte Betriebe abzusichern, dass hier nicht Unterlagen verschwinden und Leute sich aus der Verantwortung herausstehlen können. Das, denke ich, ist schon sinnvoll. Darauf zielte, wenn ich das in Leipzig richtig gehört habe, auch die Forderung zumeist ab. Man will verhindern, dass sich Leute durch das Verbrennen von Akten, durch das Beiseiteschaffen von Beweismaterialien aus der Verantwortung stehlen. Und dazu werden ja im Moment in vielen Orten Büros der Staatssicherheit und ähnliche Institutionen von den Bürgern bewacht, kontrolliert, überprüft. Ja, es ist im Moment, also gestern, das war ein denkwürdiger Tag auch für mich. Bisher sind wir bewacht worden. Gestern zogen ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die 150.000, vielleicht mögen es auch 200.000 Demonstrationsteilnehmer gewesen sein, zum Gebäude der Staatssicherheit. Also nun ist es plötzlich umgekehrt. Die Nazi wird nun plötzlich bewacht und sie kann uns nicht mehr bewachen. Das ist DDR-Generalstaatsanwalt Wendland und sein erster Stellvertreter Borchert haben ihren Rücktritt eingereicht. Das meldete die DDR-Nachrichtenagentur ADN. Generalstaatsanwalt Wendland befasste sich zuletzt mit den Untersuchungen von Korruption und Amtsmissbrauch in der DDR. Ost-Berlin. In einer Nacht- und Nebelaktion haben Mitarbeiter des DDR-Staatssicherheitsdienstes versucht, kopferweise geheime Akten und Devisen in Sicherheit zu bringen. Der Coup war nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur ADN offenbar sorgfältig vorbereitet worden. Die Aktion in der vergangenen Nacht scheiterte an der Wachsamkeit von Bürgern und Volkspolizisten. ADN sieht einen Zusammenhang mit dem gesuchten Devisenbeschaffer Schalk Golodkowski. Bonn. In einem Brief an die Nachrichtenagentur AFP hat sich die Terrororganisation Rote Armee-Fraktion zu dem Mord an Alfred Herrhausen bekannt. In dem heute bei AFP eingegangenen Schreiben heißt es wörtlich: Am 30.11. haben wir mit dem Kommando Wolfgang Beer den Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen hingerichtet. Mit einer selbstgebauten Hohlladungsmine haben wir seinen gepanzerten Mercedes gesprengt. In dem Schreiben an die Nachrichtenagentur AFP droht die Rote Armee-Fraktion mit weiteren Anschlägen revolutionärer Guerilla-Einheiten und kündigt einen neuen Abschnitt der revolutionären Bewegung in Westeuropa an. Der Brief trägt das Datum vom 2. Dezember und ist unterschrieben mit Rote Armee-Fraktion. Dazu abgebildet ist das Symbol der RAF, ein roter Stern mit einer Maschinenpistole vom Typ Kalaschnikow. Nun doch der Versuch, aktenbelastendes Material beiseite zu schaffen. Über die abenteuerlichen Nacht- und Nebelaktionen, die den Unmut der DDR-Bürger in angespannter Situation weiter steigern werden. Wolfgang Hauptmann aus Ost-Berlin. In der Berliner Schlegelstraße 15 wurden nach einem Bericht der Nationalzeitung 10 Säcke mit Reißwolfpapier in einem kleinen Transporter verladen und eiligst abtransportiert. Eine Stunde später ermittelte der zu spät gekommene Staatsanwalt in einer Firma in diesem Haus, die mehrere ausländische Unternehmen vertritt und offenbar Beziehungen zu dem Bereich kommerzielle Koordinierung des europaweit gesuchten ehemaligen Staatssekretärs Schalk Golodkowski unterhält. Verdächtige Vorgänge im Berliner Haus der Elektrotechnik, in dem außer einem Ministerium und Handelsbüros auch eine Dienststelle der Staatssicherheit untergebracht ist, verursachten ebenfalls gestern DDR-Bürger, die Polizei und die Medien anzurufen. Die Polizei kam, als ein Mann mit zwei Koffern das Weite suchen wollte. Stunden später stand fest, dass in den Koffern Devisen waren, sowie Schließ- und Schlüsselpläne noch unbekannter Büros. Nur widerwillig ließ die Staatssicherheit von einem Vertreter des neuen Forums begleitete Polizisten und einen Staatsanwalt in ihr bisher geheimes Domizil. In einzelnen Zimmern türmten sich Aktenberge, möglicherweise für den Abtransport vorbereitet, und eine Kostprobe ergab, dass es sich offenbar um Unterlagen über die Bespitzelung von Bürgern handelt. Die Etagen wurden allesamt versiegelt und der Generalstaatsanwalt der DDR muss heute Mittag entscheiden, ob er den Fall an sich zieht. Das sich so entfaltende Trauerspiel fordert bittere Kommentare heraus und die Neue Zeit, die Zeitung der hiesigen CDU, fragt heute nach den Gründen für die geglückte Flucht der zwielichtigen Figur von Schalk Golodkowski. Traute sich die Justiz etwa nicht, gegen ihn vorzugehen, weil er für sie eine Nummer zu groß war? Zur Beschattung von Bürgerrechtlern habe die Stärke der Staatssicherheit doch stets ausgereicht. Der Kommentator wittert noch tiefere Abgründe, wenn er schreibt, da habe doch nicht jemand eine Sparkasse ausgeraubt, sondern da habe sich eine ganze Clique am eigenen Land vergangen. Skandalös sei die Unfähigkeit der Ermittlungsbehörden, die oft erst aus der Zeitung von manchen Machenschaften erfahren hätten. Sei hier Parteidisziplin geübt worden? Und so wächst der Druck der Bevölkerung in der DDR auf Veränderungen jetzt. Die SED im Abseits, kopflos seit letztem Sonntag, aber auch für die DDR-Oppositionsgruppen die Frage, was tun. Einerseits soll ein schneller Wahltermin her, andererseits fehlt dafür die Vorbereitung. Und schließlich mag man auch mit Blick auf wachsenden Argwohn in Ost und West, Stichwort kurz den Punkte-Deutschland-Plan, und die entsprechenden Beschwichtigungsversuche, zum Beispiel Genschoss, in diesen Minuten in Moskau, deutsch-deutsche Annäherung mit Augenmaß, die Lösung ausschließlich unter europäischem Dach, fragen, läuft da immer lauter der Ruf nach Wiedervereinigung bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig, die Sache am Ende aus dem Ruder? Es muss schnell etwas geschehen, so Edelbert Richter vom Demokratischen Aufbruch, derzeit zu Besuch bei den Sozialdemokraten in Bonn. Es gibt eine enorme, das muss man sagen, eine enorme Aggressivität in der Bevölkerung, das sollte man nicht verkennen. Also man will schnelle Lösungen, man ist ungeduldig. Und Sie merken das bei Demonstrationen, eben etwa in Leipzig ist es am deutlichsten, es ist eine ganz andere Atmosphäre als etwa bei der großen Demonstration in Berlin, also die von den Künstlern veranstaltet im Anfang November. Es ist eine andere Atmosphäre jetzt, es ist aggressiver. Edelbert Richter befürchtet sogar blutige Auseinandersetzungen, wenn, vor allem wirtschaftlich, nicht bald etwas Konkretes passiert. Der Bevölkerung müsse man schnellstens geben, was sie wolle, meint Richter. Die Opposition alleine könne das aber nicht schaffen. Sie fühlt sich völlig überfordert. Ich muss sagen, wir stehen einfach unter einem enormen Druck an dieser Stelle. Die Leute sagen, entweder wir gehen rüber oder das, was drüben ist, kommt rüber. Also auf diese Formel könnte man es bringen. Also diese Tendenz gibt es, das heißt, es gibt jetzt Erfahrungen durch diese Reisemöglichkeiten, gibt es natürlich die Erfahrung, dass man sagt, soll ich denn jetzt noch mal viele Jahre ein neues Experiment, etwa nun Sozialismus in anderer Form mit menschlichem Antlitz oder so, soll ich so ein Experiment noch mal mitmachen? Die Probleme lassen sich inzwischen nur noch gesamtdeutsch lösen, meint das Vorstandsmitglied des Demokratischen Aufbruch. Da kamen Berichte aus Gera etwa, aus Karl-Marx-Stadt oder aus Leipzig, wo dieser Ruf eben immer lauter wird. Und ja sogar die Idee, also einen Streik, womöglich einen Generalstreik zu machen, um der Einheit willen. Wir haben in unserem ersten Programmentwurf drinstehen, dass es nicht um Wiedervereinigung geht, sondern um Neuvereinigung. Das heißt, wir wollen nicht den Nationalstaat, der nun eben in diesem Jahrhundert ja gescheitert ist. Den deutschen Nationalstaat möchten wir nicht wieder. Wir möchten eine Einheit unter neuen Bedingungen. Eine Einheit, die so gestaltet ist, dass sie zur europäischen Friedensordnung etwas beiträgt. Nicht nur unter Zeitdruck. Anmerkungen von Gerhard Rhein. Am Montagabend war in Leipzig ein Plakat zu sehen, von den Demonstranten heftig belacht und beklatscht, Erich Honecker in den Klamotten eines Strafgefangenen. Einen Tag später wird er in Wandlitz unter Hausarrest gestellt. Am Montag forderten Redner auf den Kundgebungen in Dresden und Karl-Marx-Stadt den Rücktritt des Generalstaatsanwaltes. Er habe gegen Schalk Golodkowski zu spät ermittelt. Einen Tag später erfolgt der Rücktritt. 2,5 Monate lang gab es einen Konsens zwischen den Köpfen der Oppositionsgruppen und den Massen auf den Straßen. Reformen in der DDR, Demokratisierung auf allen Ebenen. Der Konsens bröckelt, Kopf und Straße, diese überzeugende Einheit driften auseinander. Zwar organisieren die Oppositionsgruppen nach wie vor die wesentlichen nächsten Schritte, von der Logistik der Demos über die Gespräche in den Rathäusern bis hin zu den Besetzungen der Stasi-Tempel, aber die Demonstranten haben jetzt deutlich andere Ziele. In Leipzig war es gestern Abend die Mehrheit, die Deutschland einig Vaterland skandierte, und schwer hatten es die, die der DDR einen eigenen Weg bewahren wollten. Wer das Wort Sozialismus gebraucht, wird ausgepfiffen. In Leipzig konnte man gestern die Gefahr einer Polarisierung der DDR-Gesellschaft deutlich erkennen. Die Diskussionen werden erregter, aggressiver. Die bewunderte Gewaltlosigkeit kann an ihre Grenzen stoßen. Das Wort Streik wird in der Menge vervielfacht. Oben am Mikrofon der Oppositionsgruppen greift es ein Mitglied des neuen Forums auf. Ja, auch wir sind für den Vorschlag der Karl-Marx-Städter. Und jeder weiß, was damit gemeint ist, Streik. Und die Nein-Rufer sind in der Minderheit. Deutschland einig Vaterland ist der beherrschende Spruch der Stunde. Und schon reagiert der demokratische Aufbruch, einer der interessanten Oppositionsparteien in der DDR. Die in den letzten Wochen so oft zitierte Vernunft der Straße, die Weisheit des Volkes, verändert die noch eben zu Protokoll gegebenen Haltungen. Der demokratische Aufbruch fordert die Einberufung einer deutschen Nationalversammlung. Er folgt den Forderungen der Demonstranten. Die Vordenker von gestern vollziehen jetzt nach, was andere denken und wünschen. Zur DDR weitere Nachrichten. In einer Nacht- und Nebelaktion haben Mitarbeiter des DDR-Staatssicherheitsdienstes versucht, kofferweise geheime Akten und unterschlagene Devisen in Sicherheit zu bringen. Sie scheiterten freilich an der Wachsamkeit von Bürgern und Volkspolizisten. Der Staatsratsvorsitzende Krenz will Ende der Woche über eine weitreichende Amnestie entscheiden. Anlass sind die Streiks und Protestaktionen in DDR-Gefängnissen. Nach der CDU hat auch die Liberaldemokratische Partei, der SED, die Zusammenarbeit im sogenannten demokratischen Block aufgekündigt. In einem Gespräch mit Bundesaußenminister Genscher unterstrich Gorbatschow heute in Moskau seine Auffassung, dass eine Lösung der deutschen Frage dem künftigen Lauf der Geschichte überlassen werden solle. Bundesaußenminister Genscher nannte die Unterredung sehr wichtig und nützlich. Er habe dem KPdSU-Generalsekretär dabei die Politik der Bundesregierung erläutert, zu der auch die Verpflichtung gehöre, die polnische Westgrenze nicht anzutasten. Man ist geneigt, nur noch, ja, tatsächlich zu sagen. Es bröckeln die Strukturen dort so vehement, dass Rücktritte im Grunde nichts Sensationelles mehr haben und für Nachrufe etwa auf ehemalige Funktionsträger gar keine Zeit bleibt. Es muss weitergehen, fast atemlos, Rücksichten werden nicht mehr genommen. Die Nachrichtengebung der Kollegen von Radio DDR heute Nachmittag jedenfalls entsprach genau diesem Stil. Ihren Rücktritt haben heute der Generalstaatsanwalt der DDR Wendland und dessen erster Stellvertreter Borchardt eingereicht. Zur Begründung hieß es auf einer Pressekonferenz, dieser Schritt stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen zu Amtsmissbrauch, Korruption und persönlicher Bereicherung. Dabei sei Wendland, wie formuliert wurde, eventuell zu zögerlich in mancher Entscheidung gewesen. Wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt Harland informierte, hätten zum genannten Komplex bis Montag 340 Anzeigen und Hinweise vorgelegen. Zu den darin benannten Personen gehörten 31 hohe Funktionäre, darunter 9 ehemalige SED-Politbüro-Mitglieder. Ermittelt wurde unter anderem gegen Mittagtisch, Nennstiel, die einstigen Bezirkschefs Albrecht und Müller sowie gegen Schalk-Gulutkowski. Noch heute falle die Entscheidung über Ermittlungsverfahren gegen weitere 5 Funktionäre. In Sicht seien derartige Maßnahmen gegen weitere ehemalige Politbüro-Mitglieder, die in Wandlitz unter Hausarrest stünden. Diese Form der Staatsnotwehr sei legitimiert durch den Volkswillen zum Schutz der Souveränität des Staates, erklärte der stellvertretende Generalstaatsanwalt. Schalk Golodkowski, der Erwähnte und der Gesuchte, wie es mittlerweile heißt, könne er sich vielleicht doch noch in West-Berlin aufhalten oder eventuell sogar in Israel. Der Parteimann für die Westdevisen, er war wohl zuallererst das auslösende Moment für diese Rücktritte. Und wenn in dieser Meldung weiterführend eben auch von Staatsnotwehr die Rede war, so ist das ein Zustand, der hat mehrere Aspekte. Auch den der Sorge, die Bürgerproteste könnten in Gewalt umschlagen. Weshalb unterdessen prominente DDR-Bürger verschiedener politischer Richtungen rechtliche Grundlagen zur Bildung von Bürgerkomitees fordern. Bürgergruppierungen, die sich offensichtlich seit gestern bereits gewissermaßen nützlich machen und vor den Volkszorn stellen wollen. Das Nachmittagsmagazin von Radio DDR hatte heute den Leiter des neuen Amtes für nationale Sicherheit im Studio und Außensprechstellen in dessen Amtsaußenstellen, beispielsweise in Rostock und in Leipzig. Bürger suchen seit gestern Abend nach den Akten. Die ganze Gruppe ist völlig enttäuscht mit dieser Sendung. So helfen wir nicht weiter. So wird eben gerade nicht verhindert, dass wieder Hunderttausende auf die Straße marschieren. Wir sind hier hingehalten, lösen Sie eine Forschung aus nach dem Herrn Simon, der vom Minister des Inneren hergeschickt worden ist. Wir finden uns hier nur in einer Hinhaltetaktik, die absolut keine Lösung des Problems nach sich zieht. Ja, das ist ein, glaube ich, sehr deutliches Wort aus Leipzig. Ja, das ist von Wolfgang Schwanitz notiert. Wir werden anschließend gleich uns erkundigen, was ist mit dem Herrn Simon, der noch nicht in Leipzig eingetroffen ist. So ist es doch wohl, ja? Ja, gut. Ein Satz, Wolfgang Schwanitz, dazu? Also, so wie ich zurück bin, werde ich mich sofort einschalten und die Ursachen klären und auch diese Sache auswerten. Wir werden für ein Telefongespräch auf keinen Fall. Wir werden mit einem kein Vertrauen. Ein Telefongespräch mit Ihnen sehr interessiert. Ich melde mich aus meiner Dienststelle nachher. Herr Schwanitz, vielleicht noch mal einen Satz. Das alles ist wirklich getragen unter dem Eindruck, dass hier gestern Abend die Situation für jeden sehr, sehr ernst gewesen ist. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Das ist klar. Jetzt Rostock noch einmal. Ja, hier werden inzwischen Bilder herumgezeigt von angesenkten Akten, die noch ganz aktuell sind. Man riecht es fast noch. Und Herr Peters vom Neuen Forum möchte noch mal das Wort haben. Bitte. Ja, Herr Schwanitz, wie stehen Sie dazu? Als wir, die Bürger, auf das Gelände kamen, waren die Öfen voller Papiere. Ich kann nur Leipzig grüßen. Auch wir sind hier die ganze Nacht hingehalten worden. Herr Schwanitz, bitte. Also, wenn sich herausstellt, dass nach meiner Weisung noch Unterlagen verbrannt wurden, dann werde ich selbst dafür sorgen, dass die Verantwortlichen bestraft werden. Nachfrage aus Rostock. Wann haben Sie die Weisung gegeben? Gestern Mittag. Allgemeine Heiterkeit. Denn dann erzählen die Bürger lässig, wo überall im Bezirk sie gestern Abend die Öfen voll im Betrieb erlebt haben und wie heute Morgen noch vollbeladene LKW das Weite suchten mit unbekanntem Ziel. Also, wir glauben Ihnen kein Wort. Indes wurden führende ehemalige Politbüromitglieder, unter anderem Erich Honecker, in der prominenten Siedlung Wandlitz unter Hausarrest gestellt. Wir bleiben in Berlin. Am Nachmittag traten der regierende Bürgermeister aus dem Westteil der Stadt, Walter Momper, und der Ostberliner Oberbürgermeister Erhard Krack gemeinsam vor die Journalisten. Rufe und Hinweise, so informierte Gregor Gysi heute im Haus des ZK, überlasten seine Arbeitsgruppe derzeit so, dass ihre eigentliche Tätigkeit erschwert wird. Die Untersuchungskommission sei keine staatliche Ermittlungsbehörde und könne deren Arbeit auch nicht leisten. Nach den ersten Tagen entstünde folgendes Bild. Soweit es sich um Funktionäre der SED handle, konzentrieren sich die Hinweise auf ganz bestimmte Personen und ihre Angehörigen. Eine ziemlich kleine Zahl, allerdings nicht unmaßgeblicher Leute. Rätselraten um Schalk Golodkowski. Das DDR-Fernsehen nannte, gestützt auf westliche Agenturmeldungen, sowohl den Westteil Berlins als auch Israel als mögliche Aufenthaltsorte des Flüchtigen. Vielleicht ist er aber auch ganz woanders. Allgegenwärtig ist er jedenfalls in der DDR und Ost-Berlin. Ein Name wird immer wieder genannt, Schalk Golodkowski. Dr. Harlan spricht von einer mafiaartigen Organisation, die da entstanden sei. Wie konnte Schalk Golodkowski entkommen? Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Harry Harlan teilte mit. Der Generalstaatsanwalt hat die Ermittlungen persönlich angeleitet. Und da ist von verschiedenen Mitarbeitern hier im Hause noch bis zum Freitag ja, immer wieder bedrängt worden, also Mensch, Verfahren einleiten, Haftbefehl machen. Nicht? Und da ist er eben zögerlich gewesen. Und so musste der Generalstaatsanwalt Günter Wendland und sein bisheriger erster Stellvertreter Borchert zurücktreten. Der jetzt die Last der Verantwortung tragende stellvertretende Generalstaatsanwalt Harry Harland sagte, wir haben Strafverfahren bisher, also Ermittlungsverfahren bisher eingeleitet gegen Mittag, Tisch, Nennstiel, Schalk, Golodkowski, ist klar. Dann gegen Genossen Major Mattler, Generalmajor Mattler, das ist der Stellvertreter des Ministers für Bauwesen und Chef der Verwaltung für Spezialbauwesen gewesen. Der hat also in einer Reihe von Fällen Materialien, die für die Verteidigung bestimmt waren, abgezweigt für Privatbauten. Dann haben wir gegen die Bezirkssekretäre Albrecht in Suhe und Müller in Erfurt die Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und gegen den Abteilungsleiter Finanzen im Zentralkomitee der SED, Wildenhain, der versucht hatte, Unterlagen beiseite zu schaffen in der Finanzabteilung. Noch heute soll über Ermittlungsverfahren gegen 5 weitere hohe Funktionäre entschieden werden. Zwischenbilanz. Wir hatten mit Datum von gestern 340 Anzeigen, Hinweise und Eingaben aus der Bevölkerung. Die beziehen sich auf 109 angeschuldigte Personen. Darunter befinden sich 31 hohe Funktionäre, also von Politbüromitgliedern bis zu Staatssekretären, so ist das gegliedert. Gegen eine Reihe von ehemaligen Politbüromitgliedern laufen strafrechtliche Ermittlungen. Die Betreffenden stehen unter Hausarrest bzw. dürfen das Objekt Wandlitz nicht verlassen. Dieser Zustand wird bald mit ordentlichen Strafbescheiden beendet werden. Dabei handelt es sich um Erich Honecker und die übrigen Mitglieder des alten SED-Politbüros, die noch in Wandlitz wohnen. Die überraschendste Mitteilung des heutigen Abends lautete: Die Generalstaatsanwaltschaft hat heute die vorläufige Festnahme von Rechtsanwalt Wolfgang Vogel angeordnet. Er ist der verbrecherischen Erpressung verdächtig. Haftbefehl wurde beantragt. Rechtsanwalt Vogel galt immer als Vertrauter Honeckers, war als Anwalt in humanitären Angelegenheiten zwischen Ost und West tätig. Über ihn lief unter anderem auch der Häftlingsfreikauf. Inzwischen fragt man sich schon, ob von diesen Millionen auch einiges in private Kanäle abgezweigt wurde. Auch wenn es Bundeskanzler Helmut Kohl auf dem NATO-Gipfel gestern tatsächlich gelungen sein sollte, die zum Teil deutlich geäußerten Vorbehalte gegen seinen 10-Punkte-Plan zur deutschen Frage abklingen zu lassen, bei den östlichen Staaten, zumal der Sowjetunion, werden sie sich als langlebiger erweisen. Bundesaußenminister Genscher, vom NATO-Gipfel nach Moskau gereist, konnte dies heute bei seinen Gesprächen mit Außenminister Schewardnadze und Parteichef Gorbatschow feststellen. Schewardnadze fand anschließend klare Worte und erteilte dem Plan Kohls eine eindeutige Absage. Von der Pressekonferenz Genschers berichtet Hans-Peter Riese. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat heute seine Unterredung mit dem sowjetischen Generalsekretär Gorbatschow als ein so wörtlich großes Gespräch, nützlich und wichtig, das zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt stattgefunden habe, charakterisiert. Genscher hat dabei die deutsche Außenpolitik auf der Grundlage der Ost-West-Verträge dargelegt und dabei, wie er vor der Presse in Moskau berichtete, seine Haltung zur polnischen Westgrenze wiederholt, so wie er sie vor den Vereinten Nationen dargelegt hat und sie von einer überwiegenden Mehrheit des Deutschen Bundestages unterstützt worden ist. In diesem Sinne, so Genscher, habe er auch die Regierungserklärung des Bundeskanzlers gegenüber der sowjetischen Seite erläutert. Auf Fragen, wie Gorbatschow zu dem 10-Punkte-Plan des Bundeskanzlers Stellung genommen habe, sagte Genscher, ohne Einzelheiten mitzuteilen, der Generalsekretär habe die hinlänglich bekannte grundsätzliche Position der Sowjetunion zur deutschen Frage noch einmal wiederholt. Einig waren sich die Gesprächspartner in der gemeinsamen Verantwortung für die Stabilität in Europa. Die beiden Bündnisse, NATO und Warschauer Pakt, werden nach Genschers Auffassung noch lange bestehen bleiben und diese Stabilität garantieren. Sie würden allerdings ihre politischen Funktionen künftig stärker wahrzunehmen haben als bisher. Genscher versicherte die Position nicht nur der Bundesregierung, sondern der NATO, dass der Westen, die im Zusammenhang mit der Reformpolitik in Osteuropa notwendigerweise, wie er sagte, entstehenden Probleme und Schwierigkeiten keinesfalls einseitig politisch ausnutzen werde. Bonn habe vielmehr ein vorrangiges Interesse an einer immer stärkeren Annäherung der europäischen Staaten. Dies sei auch die Grundidee von Helsinki gewesen und in diesem Prozess trügen die beiden deutschen Staaten eine besondere Verantwortung für die Stabilität in Europa. Es werde keine deutschen nationalen Alleingänge geben, hat Genscher Gorbatschow ausdrücklich versichert. Aber die beiden deutschen Staaten sollten durch ein besonderes, enges Verhältnis zueinander ihren besonderen Beitrag zu diesem zusammenwachsenden Europa leisten. In diesem Zusammenhang habe er in Moskau den Plan des DDR-Ministerratsvorsitzenden Modrow unterstützt, der gestern hier in Moskau vorgeschlagen hatte, eine besondere Vertragsgemeinschaft zwischen den beiden deutschen Staaten zu schaffen. Einzelheiten seien allerdings Sache der DDR, sagte Genscher. Der Minister wies ausdrücklich darauf hin, dass alles, was zwischen den beiden deutschen Staaten geschehe, der so wörtlich ausdrücklichen Zustimmung der DDR bedürfe. Die Bundesrepublik respektiere die Souveränität eines jeden Staates und dies gelte auch für die DDR. Genscher zeigte sich überzeugt, dass die Bevölkerung der DDR ihre zu treffenden Entscheidungen, eventuell sogar über die Wiedervereinigung, im Bewusstsein der Verantwortung für die Stabilität in Europa wahrnehmen werde. Das deutsche Schicksal, so der Bundesaußenminister, bleibe eingebettet in den europäischen Prozess. Und deshalb stehe die Bundesregierung auch der Idee eines Helsinki II des sowjetischen Generalsekretärs positiv gegenüber. Schewardnadze diesen sowjetischen Standpunkt in seinen Gesprächen mit Bundesaußenminister Genscher deutlich gemacht. Eine klare Absage habe er dabei auch Überlegungen über eine Konföderation der beiden deutschen Staaten erteilt. Dies könne gegenwärtig nur Unruhe stiften. Einen Ausbau der Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik auf der Grundlage der Gleichberechtigung finde dagegen die volle Unterstützung Moskaus. DDR-Rechtsanwalt Vogel zieht sich aus dem Berufsleben zurück. Der 64-Jährige, der fast 3 Jahrzehnte Regierungsbeauftragter für humanitäre Fragen war, teilte der Deutschen Presseagentur heute mit, er habe sein Mandat niedergelegt und beende auch die Tätigkeit in seiner Ostberliner Anwaltspraxis. Vogel war gestern im Zusammenhang mit der Flucht des Devisenbeschaffers Schalk Golodkowski festgenommen, wenige Stunden später jedoch wieder freigelassen worden. Der Vorwurf der verbrecherischen Erpressung erwies sich nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN als unbegründet. Die Generalstaatsanwaltschaft äußerte ihr Bedauern über die unberechtigte Festnahme des Juristen. Vogel sagte, er habe schwere Kränkungen ertragen müssen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der tschechoslowakische Kp-Chef Urbanek ist am Vormittag in Prag mit dem Dramatiker Havel zusammengetroffen, dem führenden Mitglied des oppositionellen Bürgerforums. Dabei ging es um die derzeitige Lage in der CSSR. Auch Ministerpräsident Adamitz will heute erneut mit den oppositionellen Gruppen über die Umbildung seiner erst vor 3 Tagen vereidigten Koalitionsregierung verhandeln. Verlangt wird der Rücktritt des Kabinetts, in dem die Kommunisten die Mehrheit haben. Das Bürgerforum hatte eine zunächst für gestern Abend angekündigte Massenkundgebung auf dem Wenzelsplatz kurzfristig abgesagt, um offenbar die Gespräche nicht zu belasten. Die bedeutendste bulgarische Universität, die Hochschule Kliment in Sofia, hat die Prüfungen im Fach Marxismus und Leninismus ersatzlos gestrichen. Wie bulgarische Zeitungen heute berichteten, war diese Disziplin bislang für alle Studenten neben ihrem Hauptstudium Pflichtfach. Die Streichung sei auf Verlangen der Studenten durchgeführt worden, hieß es. Die Universität will sich nach eigener Aussage damit unabhängiger von Staat und Partei machen. Die Vereinigte Bundesversammlung der Schweiz hat heute in Bern Justiz- und Polizeiminister Koller zum Bundespräsidenten für 1990 gewählt. Das Amt des schweizerischen Bundespräsidenten wechselt turnusmäßig jedes Jahr unter den 7 Mitgliedern der Regierung. Koller wird Nachfolger des amtierenden Bundespräsidenten Wirtschaftsminister Dina Muratz. Die philippinische Präsidentin Aquino hat angesichts der anhaltenden Kämpfe zwischen meuternden Soldaten und regierungstreuen Truppen in der Hauptstadt Manila den Ausnahmezustand über das Land verhängt. Wie ein Sprecher der Präsidentin mitteilte, soll die Maßnahme zeitlich begrenzt sein. Frau Aquino werde Senator und Repräsentantenhaus über ihre Entscheidung informieren. Die mehr als 1500 ausländischen Hotelgäste und Zivilisten, die in dem umkämpften Bezirk Makati in Manila eingeschlossen waren, sind heute früh in Sicherheit gebracht worden. Die Lkw-Blockaden in den österreichischen Bundesländern Salzburg, Kärnten und Steiermark sind vorerst beendet. Im Laufe des Tages will das Verkehrsministerium in Wien mit Vertretern streikender Fuhrunternehmer verhandeln. Für den Fall, dass die Gespräche ergebnislos bleiben, haben die Spediteure bereits mit neuen Blockaden gedroht. Sie wollen erreichen, dass das Nachtfahrverbot für laute Schwerfahrzeuge um 1 Jahr ausgesetzt wird.